Ja, Tondialog-Folge Nummer 5 wird dann jetzt gerade aufgenommen und ich habe sogar Rekord dieses Mal gedrückt. In der Leitung ist Annika K. von gulli.com und Annika wird uns dann heute im Tondialog ein paar Sachen erzählen von Gulli, was sie da so treibt und was Gulli auch generell ist. Hallo Annika. Hallo. Wir haben jetzt Rekord und du darfst dann auch erzählen, was du dann jetzt so bei Gulli erstmal machst Ja, und wer also du bist überhaupt. ich heiße Annika und ich arbeite für Gulli.com als Redakteurin. Das heißt, dass ich halt News schreibe, vorher natürlich dazu recherchiere und ich schreibe insbesondere zu den Themen IT, vor allem IT-Sicherheit, was halt mein besonderes Interessengebiet ist. Und auch alles, was so im weiteren Sinne mit Netzpolitik zu tun hat, wie beispielsweise diese Datenschutz- oder Leaking-Transparenz-Thematik, Hacktivismus und solche Themen. Hektivismus. Was ist Hektivismus? Ja, das Wort ist zusammengesetzt aus den Worten Hacking oder Hacker und Aktivismus, was halt bedeutet, dass durch technische Aktionen versucht wird, gesellschaftlichen Einfluss auszuüben. Wie beispielsweise, indem man Seiten jetzt angreift, von Unternehmen, die sich in besonderer Weise unethisch verhalten, oder auch, dass man versucht, Dokumente dieser Unternehmen dann offenzulegen. Hacktivismus wird ja in letzter Zeit kommt viel in die Medien durch diese Gruppen wie beispielsweise Anonymous oder wie jetzt die aufgelöste Gruppe Lalzek oder ähnliche Gruppen. Und es ist halt ein kontroverses Thema, aber es zeigt halt auch, dass unter der IT-Gemeinde, denke ich mal, auch ein gewisses gesellschaftliches Interesse herrscht und auch eine Unzufriedenheit herrscht mit dem, wie sich einige Leute verhalten. Wie bist du denn überhaupt zu Gulli gekommen? Ja, das war irgendwie mehr oder weniger Zufall, muss man schon fast sagen. Ich war damals noch Bloggerin, also ich habe schon geschrieben, aber halt nicht professionell und habe eben Informatik studiert, war Mitglied im Chaos Computer Club, beziehungsweise das bin ich heute noch, In und habe welchem? Düsseldorf. Düsseldorf. Und habe dann den Chefredakteur von Gulli.com, Gandhi, habe ich im Chaosdorf getroffen und sie haben gerade Mitarbeiter gesucht und wir haben uns ein bisschen unterhalten und ich hatte so gesagt, dass ich eigentlich auch sehr gerne schreibe, aber halt bloß auf meinem Blog. Dann hat er sich das angeguckt, welche Themen ich mache und welchen Stil ich schreibe und so. Und das gefiel ihm dann wohl recht gut und dann habe ich bei Gulli.com angefangen und seitdem bin ich dabei und bin da zunehmend aktiv. Wie viele Jahre sind das, wo du jetzt bei Gulli bist? Gut 3 Jahre. Gut Ich habe 3 Jahre. 2008 angefangen. Das heißt, du hast schon mit dem neuen, in Anführungszeichen, Gulli angefangen. Ja, das war ungefähr ein halbes Jahr später oder etwas weniger, nachdem die neuen Besitzer kamen. Worin unterscheidet sich denn das neue und das alte Gulli? Ja, das Neue ist von der Ausrichtung her ein bisschen seriöser, würde ich sagen. Früher ging es halt auch sehr viel um diese File-Sharing-Thematik. Die behandeln wir natürlich heute noch, aber nicht mehr so intensiv. Es gab auch eine komplette Börse früher, wo man sich das Zeugs dann runterladen konnte. Das haben wir heute natürlich schon seit Jahren nicht mehr. Wir versuchen uns halt mehr auf diesen News-Bereich zu konzentrieren und vor allem auch allgemeine IT-News zu schreiben. Weiß man, warum die alten Betreiber das abgegeben haben? Also nach dem, was sie sagen und was sie halt auch in ihrem Buch Gulli Wars schreiben, haben sie irgendwann dann einfach gemerkt, dass dass bei dem Projekt so ein bisschen die Luft raus war und sie was Neues machen wollten. Es gibt ein Buch, Gulli Wars. Ja, ich habe es nicht komplett gelesen, sondern nur ausschnittsweise, aber da wird halt die Geschichte von Gulli von der Gründung erzählt bis zu dem Verkauf von diesem Portal. Ist es spannend, weil ich kenne es gerade nicht. Ist es spannend? Also, wie gesagt, ich habe nur Teile davon gelesen, die waren schon recht interessant. Ja, wobei ich mit dieser Ware-Szene eigentlich, was ja für Gulli auch schon fast Blasphemie ist, das zu sagen als Mitarbeiterin, aber damit habe ich eigentlich überhaupt nichts am Hut. Ich habe früher natürlich mal das ein oder andere runtergeladen, mache ich seit Jahren auch schon nicht mehr wirklich. Aber so richtig in der Szene drin war ich auch nie. Der Teil interessiert mich persönlich dann weniger, aber so die Entstehungsgeschichte von Gulli ist natürlich schon interessant. Geht denn Wares und Hacktivism zusammen? Für einige Leute sicherlich. Es gibt viele Leute, die bei beiden aktiv sind, aber es ist, denke ich, kein Automatismus. Okay. Die Mitglieder von Gulli, also die Autoren, die Foren-Mods etc., die kommen selber alle auch aus diesem Umfeld. Das kommt darauf an, wie weit man jetzt dieses Umfeld fasst. Also aus dem Wares-Umfeld, wie gesagt, nicht mehr. Ich hatte damit auch nie wirklich zu tun, aber schon so ungefähr aus dem IT-Umfeld natürlich schon, weil man viel mit dem Internet und mit Computern arbeiten muss und weil man mit der Community auch interagiert und so und das sonst nicht wirklich funktionieren würde. Ist denn das neue Gulli, Es ist ja wesentlich, wie soll ich es sagen? Ich will es jetzt nicht gesetzeskonformer nennen, aber es ist schon gesetzestreuer als das alte Gulli. Das alte Gulli war ein bisschen mehr, will jetzt nicht anarchistisch sagen, aber es war schon anders. Ja, auf jeden Fall. Wir haben mittlerweile also auf unserer Website auch eine komplette Erklärung drauf, dass wir uns halt als Portal zur politischen Meinungsbildung verstehen, dass wir uns an Gesetze halten und an die Verfassung halten und solche Dinge. Ich glaube, das sah man früher ein bisschen lockerer, zumindest mit dem Urheberrecht nahm man es, glaube ich, nicht so genau. Wie viele Mitglieder hat denn Gulli? Also Community-Mitglieder haben wir über 1 Million, wobei nicht wirklich alle aktiv sind. Okay. Die Redaktion besteht aus 9 oder 10 Leuten, glaube ich, die allerdings unterschiedlich viel machen. Es ist das größte Portal in Deutschland, oder? Ja. Ist es das größte weltweit? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, Slashdot oder so, diese ganz großen Seiten, die sind schon noch größer. Aber wir haben schon eine relativ große Community, die auch sehr aktiv ist. Und da wird auch viel diskutiert zu den unterschiedlichsten Themen. Stimmt es, dass Gulli die IP-Adressen nach wie vor nicht speichert? Ja. Okay, aber seid ihr dazu nicht gezwungen, in Anführungszeichen? Also erstens mal wird Gulli in Österreich gehostet, weil ja Ah. eine Firma aus Österreich kommt. Das heißt, dass das deutsche Recht in dem Sinne für das Hosting nicht gilt. Okay. Und zweitens glaube ich nicht, dass wir dazu verpflichtet sind. Die Vorratsdatenspeicherung gilt ja im Moment gar nicht. Ja, ich dachte, als Betreiber mit einer Community von 1 Million Personen bin ich jetzt davon ausgegangen, dass ihr da doch verpflichtet seid für. Ich glaube nicht. Also nach österreichischem Recht bestimmt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube auch nicht, dass man da verpflichtet werden könnte. Okay. Vorratsdatenspeicherung ist ja auch schon ein gutes Schlagwort. Hast du eigentlich hier mein Skript vor dir gerade liegen oder so? Nein. Okay. Dann bin ich Aber ich beruhigt. Ich bin könnte. gerade ein bisschen paranoid, aber. Nein, ich glaube, diese Themen bieten sich einfach an. Hab ich Screensharing vielleicht aktiviert oder so? Ja, hübsches Wallpaper. Ja, es ist hübsch, es ist hübsch. Ich habe es mit viel Liebe zum Detail zusammengeklöppelt. Ja. Ja, vor allem oben rechts in der Ecke, das finde ich besonders. Aber Oh siehst du ja. ja eh. Ja, Ja. ja. Screensharing mache ich jetzt gleich aus. Das wirklich an. Vorratsdatenspeicherung. Ein kurzes Statement für die, die sich gar nichts darunter vorstellen können, vielleicht, obwohl es jetzt schon fast datensuppig ist, aber ich finde, das gehört jetzt gerade mit da rein. Ja, Vorratsdatenspeicherung ist halt, also es ist erst einmal eine EU-Richtlinie, die besagt, dass halt Provider, Telefon- oder Internetprovider speichern müssen, mit welcher IP-Adresse man sich ins Internet einwählt und auch mit wem man telefoniert, wie lange man mit dieser Person telefoniert. Bei Mobilfunkgesprächen wird auch noch dann aufgezeichnet, von wo aus man telefoniert, indem geguckt wird, in welcher Zelle bucht man sich gerade ein. Und es gab auch Vorratsdatenspeicherung halt für E-Mails. Da wurde gespeichert, an wen man E-Mails verschickt, wenn man das jetzt bei einem deutschen Provider gemacht hat. Man muss sagen, dass diese Vorratsdatenspeicherung im Moment in Deutschland nicht gilt. Die war seit Anfang 2009, war sie in Deutschland in Kraft, aber sie wurde dann letztes Jahr, also März 2010, wurde sie vom Verfassungsgericht wieder abgeschafft, weil halt die Umsetzung, die bis dahin in Deutschland galt, für verfassungswidrig erklärt wurde. Das heißt, es wurde gesagt, grundsätzlich dürfte man Vorratsdaten speichern, aber man darf es halt nicht so machen, wie es vorher passiert ist, weil da halt bestimmte Richtlinien nicht eingehalten wurden. Man müsste zum Beispiel genauer gucken, wer auf diese Daten dann Zugriff hat und dass das Ganze protokolliert wird und dass die Betroffenen benachrichtigt werden, was bis dahin nicht der Fall war. Und seitdem wird eben diskutiert, ob das in Deutschland überhaupt wieder eingeführt wird, ob man so eine verfassungskonforme Umsetzung findet oder ob man sagt, wir verzichten komplett drauf. Das ist im Moment politisch ein großes Thema. Die meisten anderen EU-Länder haben es mittlerweile eingeführt. Österreich als eines der letzten Länder ist gerade dabei. Und einige andere Länder haben es aber auch schon wieder abgeschafft, wie Rumänien. Würde Gulli außerhalb der EU dann anfangen zu hosten, wenn es in Österreich Pflicht werden würde? Das weiß ich nicht. Das müsste man unsere Rechtsabteilung oder unsere Geschäftsführung fragen. Okay, das ist ja schon ein relativ großer Apparat dann, Gulli, oder? Ich meine, man stellt Wobei sich das jetzt so. Gulli ist ja nicht in dem Sinne ein Telekommunikationsprovider. Ich kenne mich jetzt da mit dem österreichischen Gesetz nicht so genau aus, aber ich glaube, als Forenbetreiber müsste man nicht speichern. Es wird ja bei der Vorratsdatenspeicherung nicht gespeichert, welche Seiten man besucht hat, sondern es wird nur gespeichert, mit welcher IP-Adresse man ins Internet gegangen ist. Okay, ja, nee, das sehe ich ein. Wo ist denn da der Sinn? Also warum soll das denn passieren? Wem nützt das? Was hat man davon? Also das Argument der Befürworter ist halt, dass es für die Kriminalitätsbekämpfung wichtig ist, dass man zum Beispiel gucken kann, ob irgendein Terrorist mit einem anderen Terroristen telefoniert hat oder so. Oder dass man halt dann sehen kann, ob ein Terrorist einem anderen Terroristen eine E-Mail geschrieben hat, während die Gegner sagen, dass es die Aufklärungsquote also fast gar nicht erhöht und dementsprechend auch nicht nur rechtlich und ethisch problematisch ist, sondern dass es auch einfach nicht viel bringt. Okay, aber das, wie ich ja schon mit dem Kotzend Einhorn gesprochen hatte, der hat mich da ja auch ein bisschen zensiert, will ich jetzt nicht sagen, aber er hat eingegriffen, aber ich sag's trotzdem nochmal, weil ich als vorbildlicher Terrorist würde doch nicht so eine Art der Kommunikation benutzen. Das würde ich doch nicht machen, wenn ich jetzt Terrorist wäre. Das ist ja total Banane. Also da Nein, ist nein. doch vielmehr das Abschnorcheln der Privatbevölkerung mit drin. Das ist sowieso klar. Die meisten dieser Gesetze sind, die treffen im Wesentlichen Oma Müller, die irgendwie mit ihrer Enkelin telefonieren will oder so. Oder jetzt Leute, die halt allgemein nicht so viel Ahnung von IT haben. Das sind ja auch nicht nur ältere Leute. Wenn ich jetzt Terrorist wäre, da würden mir auch wesentlich interessantere Methoden einfallen. Dann würde ich meine IP-Adresse zum Beispiel verschleiern, indem ich einen Anonymisierungsdienst benutze. Und dann könnten sie gar nicht viel Vorratsdaten speichern. Und ich würde ja auch nicht unbedingt telefonieren, sondern da würden mir natürlich andere Sachen einfallen, klar. Aber wenn Oma Müller jetzt sagt, ja gut, ich habe ja nichts zu verheimlichen, lass dir doch meine Telefongespräche dann dabei abhören. Ja, Was aber sagen warum? wir dann Oma Müller? Ja, also erstens mal ist es dann einfach sinnlos, wenn man nur Leute abhören kann, beziehungsweise deren Verbindungsdaten speichern kann, die überhaupt nichts verbrechen, dann bringt es ja auch nichts, dann kostet es nur unnütz Geld und zieht halt Ressourcen ab bei den Ermittlungsbehörden. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass es ja auch durchaus Risiken birgt. Wenn jetzt diese gespeicherten Daten zum Beispiel verloren gehen würden, wir wissen alle, dass es teilweise nicht klappt, die Daten vernünftig abzusichern. Und wenn sie dann auf einmal im Internet stehen, das wäre ja ein Risiko, zum Beispiel, dass diese Daten dann missbraucht werden könnten für diese Identitätsdiebstahl- und Scamming-Geschichten oder halt auch, dass Kriminelle sich ihre Opfer gezielt suchen könnten. Oder auch einfach, dass Profile angelegt werden könnten von der Bevölkerung. Was ist Oder auch, denn, ich muss kurz unterbrechen, was ist denn Scamming? ja, das ist eine Form von Online-Betrug, dass man halt sich Informationen über die Leute sucht und anhand von diesen Informationen, dass man dann diesen Leuten gezielt irgendwelche Sachen sagen kann, dass man von deren Firma kommt oder von irgendeinem Unternehmen, von dem sie was gekauft haben oder irgendwas, was schön plausibel ist, quasi Social Engineering. Und dass man dadurch dann an ihre privaten Daten will oder an ihre Zahlungsinformationen, dass man sich von ihnen dann Geld überweisen lässt oder solche Sachen. Ah, okay. Nochmal vielleicht zurück zu Gulli dabei und den Vorratsdatenspeicherung. Mit dem heutigen aktuellen Gulli ist es ja so, dass ihr da ja eine ganz klare Meinung auch vertretet. Das ist ein bisschen unterschiedlich jetzt, in welchem Bereich und welchen Redakteur man so fragt. Aber ich denke, zu einigen Themen positionieren wir uns schon, ja. Ist Gulli.com von der Ausrichtung her, ich meine, klar, natürlich, ihr bekennt euch zu den demokratischen Grundsätzen und ihr wollt das Ja, Grundgesetz ja auch nicht abschaffen, das ist alles gar keine Frage. Aber ihr seid ja schon mehr so die Revoluzzer, wenn man es ganz normal formulieren möchte. ich denke mal, dass es im Wesentlichen um Reform geht, nicht um Revolution. Auch schön, mehr um Reform als Revolution, aber so eine Reform ist ja eine Revolution. In gewissem Sinne ja. Und ich denke auch, wie gesagt, wir versuchen zwar einerseits der Objektivität uns verpflichtet zu sehen, indem wir versuchen, fair zu berichten, aber andererseits ist es auch klar, dass einige unserer Redakteure zu einigen Themen eine Meinung haben. Das ist auch kein Geheimnis. Ab und zu werden ja auch Kommentare oder Ähnliches geschrieben. Das ist ja auch ganz normal. Das ist in anderen Medien auch nicht anders, dass man ungefähr die Ausrichtung kennt. Und da positioniert sich Gulli schon so, dass wir mehr individuelle Freiheiten befürworten, ja. Wie viel, das mit dem Freiheit macht mir jetzt gerade wieder Angst, aber wie viel Freiheit haben denn die Redakteure bei Gulli von Seiten der Geschäftsführung? Ich würde sagen, vergleichsweise viel, jetzt auch im Vergleich zu anderen Seiten. Also wir haben ziemlich freie Hand, welche Themen wir schreiben. Es wird ab und zu mal gesagt, wir sollten mehr zu diesem Thema machen oder mehr zu diesem Thema machen, weil es halt gerade besonders gut ankommt oder weil das für die Ausrichtung dann wünschenswert ist. Aber wenn wir sagen, das finde ich jetzt super klasse und da möchte ich gerne was zu machen, dann dürfen wir das in der Regel auch tun und dann gucken wir einfach, ob es ankommt. Und wenn es funktioniert, dann ist es gut. Wie finanziert sich Gulli? Über Werbung. Man sieht ja, wir haben auf der Seite halt diese Werbebanner drauf und dadurch läuft die Finanzierung der Seite. Muss ich jetzt gerade mal gucken, was da aktuell läuft. Ja, das geht über so halt diese Advertising-Netzwerke. Das wechselt auch immer ein Alles bisschen. klar, da oben jetzt gerade aktuell 1 und 1. Ja, klar, das IT oder Telekommunikation ist viel dabei, weil die Werbung ja auch nach den Stichworten der Seite ausgesucht wird. Und da wir halt sehr viel IT-Themen machen, bietet sich das an. Dieses MacKeeper, was ich da gerade so an dem rechten Rand sehe, ist das keine Spyware? Das weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Ich klicke da jetzt nicht drauf. Mach das weg. So. Gulli.com ist eingetragenes Warenzeichen. Ich meine ja. Ist Gulli.com patentiert? Ich habe da irgendwas gelesen und ich habe es nicht verstanden. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich da jetzt nachfragen wollte, aber irgendwas wollte ich nachfragen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das müsstest du dann auch eher unsere Geschäftsführung fragen. Okay, weiß deine Geschäftsführung, dass du gerade mit mir sprichst? Ich habe das bei uns in der Redaktion bekannt gegeben, aber da dann auch Wochenende und Feiertag war, ist das nicht so groß diskutiert worden. Aber solche Sachen dürfen wir machen. Die sind eigentlich immer alle sehr scharf drauf, dass man sich ein bisschen nach außen hin präsentiert und dass man sich vielleicht noch, ja, dass man sich dem neuen Publikum mal vorstellt oder dass Gulli ein bisschen bekannter gemacht wird. Das passt schon. Aber ich meine, ihr habt ja 1 Million Menschen. Sagen wir mal, davon ist nur die Hälfte aktiv. Was ja auch schon. 500.000 ist ein verdammtes Brett. Das ist schon riesengroß. Ja, das Forum ist auch sehr groß und sehr aktiv mit allen Vor- und Nachteilen, die es hat. Also es hat den Vorteil, dass halt wirklich sehr aktive Diskussionen sind, aber es hat natürlich auch den Nachteil, man hat so die üblichen Trolle und die üblichen Leute, die an allem was zu meckern haben. Also ich kriege alleine meine minimale Community schon sehr schwer im Griff von Kommentaren auf meinem Blog. Das kriege ich schon echt nur super schwer im Griff und das E-Mail bearbeiten, das schaffe ich auch nur ganz am Rande eigentlich meiner normalen Tätigkeit. Wie viele Foren-Mods habt ihr? Also beim Mod-Treffen waren jetzt 15 oder 20, aber das sind bei Weitem nicht alle, sondern das waren nur die, die an Zeit hatten. Und Okay. Wie viele machen das in Vollzeit? Also nichts anderes als Modden? nein, die Foren-Mods sind Ehrenamtliche, also einfach sehr aktive User, die dann irgendwann mal gefragt werden, hast du nicht Bock, Mod zu werden, und die das dann machen. Wir haben die Board-Crew, das sind wirklich Mitarbeiter von der Betreiberfirma von InQnet, die dann in ihrer Arbeitszeit sich da ein bisschen drum kümmern. Und wir als Redakteure versuchen halt den Mods die Arbeit zu erleichtern, indem wir unsere Einschätzung dazu abgeben, ob jetzt jemand nur einen schlechten Tag hatte oder ob er immer nur rumtrollt, indem wir vielleicht Beiträge melden, die nicht so richtig schön sind oder solche Sachen. Okay, wie viele meldepflichtige Beiträge habt ihr denn so an einem normalen Tag, wenn man das überhaupt sagen kann? Das kommt drauf an, das kommt ganz drauf an. Also wenn ich über Apple schreibe, haben wir mehr. Weil wir viele Leute, die haben, die Apple hassen, und dann gibt es welche, die Apple lieben, dann wird sie wieder vollgemotzt. Ja, das Aber ist auch geil. es gibt auch andere Aufregerthemen. Also 9-11 ist zum Beispiel auch immer richtig böse. Und alles, was mit rechts und links zu tun hat im politischen Sinne, ist auch richtig böse. Und natürlich, wenn Ferien sind, dann ist mehr los und dann wird auch mehr getrollt. Darf ich dich nach deiner privaten Meinung zu 9-11 fragen oder bekomme ich dann einen Schock bei der Antwort? Das denke ich nicht. Nein, ich bin schon der Ansicht, dass es Terroristen gewesen sind, aber ich bin der Ansicht, dass es sehr stark instrumentalisiert wurde von den Regierungen. Da liegt die Wahrheit tatsächlich wohl in der Mitte, das ist richtig. Aber du glaubst jetzt nicht, dass irgendwelche Mini-Atombomben die World Trade Center hochgehen lassen haben? Nein, das ist einfach viel zu weit hergeholt. Die Sache ist einfach die, ein paar Verrückte, die einen angreifen wollen oder die mit Terrorismus irgendwas bewirken wollen, die findet man immer. Und wenn man dann einfach seine Pläne, die man hat, vielleicht autoritärere Gesetze durchzusetzen oder die Bürger zu überwachen oder all diese Dinge. Wenn man diese Pläne dann in der Schublade hat, dann braucht man nur zu warten, bis irgendein Idiot und irgendein Verrückter einem die Drecksarbeit abnimmt. Da braucht man gar nicht selber irgendwas hochzusprengen. Warum sollte man? Ja, das ist eine gute Frage. Warum sollte man das vermuten? Ich weiß es, ich suche ja schon seit Jahren da irgendwie einen Zugang zu diesen Leuten, die das wirklich glauben, aber den Zugang finde ich leider nicht. Doch, da könnte ich dir, denke ich, weiterhelfen, denn ich meine, als 9-11 passiert ist, war ich natürlich auch noch ein ganzes Stück jünger. Und es war so, dass in meinem Umfeld auch die meisten Leute eine völlig andere Meinung zu der Geschichte hatten als ich. Es war Okay. einfach so, dass quasi einer meiner ersten Gedanken war, dass das jetzt benutzt werden wird, um unsere Freiheiten einzuschränken. Ich weiß nicht, wie ich damals darauf kam. Und ich meine, ich bin Jahrgang 84. Ich war gerade 17 geworden, 9-11. Aber ich hatte auch nicht wirklich viel Erfahrung mit sowas. Aber irgendwie wusste ich, gut, das wird jetzt gerade diese US-Regierung, die wir gerade haben, wird das gnadenlos ausnutzen. Und mit dieser Meinung war ich aber sehr alleine. Die meisten waren einfach nur total betroffen von dieser ganzen Geschichte, haben das auch nicht wirklich in Perspektive gesehen zu anderen Katastrophen oder Kriegen, die passiert sind, sondern es war total schlimm. Die hatten auch Angst, dass wer weiß, was passiert. Die hatten alle total Angst vor Terrorismus, was ich eigentlich nie hatte. Und somit konnte man sich im Real Life eigentlich mit den wenigsten Leuten wirklich unterhalten. Da war man dann irgendwie der Außenseiter oder der Spinner. Deshalb habe ich zu dem Thema dann quasi gar nichts gesagt. Und im Internet fand man dann schon eher Gleichgesinnte, aber da fand man halt auch sehr viele Leute, die diese Verschwörungstheorien verbreitet haben. Da habe ich eine Weile dann schon überlegt, ob an dem einen oder anderen was dran sein könnte, weil es im Internet einfach so glaubwürdig präsentiert wurde, weil ich auch nicht wirklich jemanden für diesen Reality-Check hatte. Und es war auch so, dass es ist natürlich erstmal schockierend, wenn man sieht, zu was denn die Regierungen fähig sind, dass sie diese Sachen halt instrumentalisieren, um Kriege zu führen, um Leute zu überwachen oder auch um solche Sauereien wie Guantanamo dann zu starten, dass sie halt Leute einfach ohne Prozess einsperren und foltern. Und wenn man sieht, okay, den Leuten, die uns eigentlich vertreten sollten, denen kann man all diese Dinge zutrauen, dann ist der Schritt, ihnen auch noch ganz andere Sachen zuzutrauen, nicht so weit. Ja, das ist richtig. Die Einschränkungen der Bürgerrechte seit dem 11. September sind schon massiv. Ich meine, es gibt drei aktive Patriot Acts. Wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Also US-Recht ist jetzt nicht so ganz meine Stärke, aber es könnte hinkommen. Meine, es sind drei, die massiv die Es Rechte gibt ja auch ein einschränken. Geheim, das wurde gestern noch auf Twitter diskutiert. Nochmal bitte. Es gibt ja auch ein Geheim, das wurde gestern auf Twitter diskutiert. Richtig, ich vermute, dass der Geheime, wenn ich das richtig rausrecherchiert habe, besagt, dass jemand ohne Gerichtsprozess einfach, wenn er verdächtig ist, verhaftet werden darf und dann auch im sinngemäßen nach Guantanamo verschleppt werden kann. Das kann durchaus sein, das würde ja Sinn machen. Und es wurde gestern diskutiert, dass jetzt diese Sachen, die bei den Occupy-Demos passieren, dass Leute zusammengeschlagen oder mit Tränengas eingesprüht oder sonst was, oder dass sie einfach festgenommen werden, nur weil sie ihr Demonstrationsrecht ausüben, dass das womöglich alles legal ist, weil es auch in diesem geheimen Patriot Act drinsteht. Aber es weiß halt keiner genau, das ist eine Spekulation. Wie viel Sorge machst du dir denn generell um die Meinungsfreiheit bzw. die Freiheit hier in Deutschland gerade? Weil du kriegst das ja ein bisschen mehr mit, du bist da viel näher dran, was Bespitzelung und Überwachung angeht. Ich meine, du schreibst da ja auch drüber. Wie viel Sorgen machst du dir? Sagen wir so, es gibt bestimmt gewisse Sachen, die einen glauben lassen, dass es um die Meinungsfreiheit nicht zum allerbesten bestellt ist, wenn man sich jetzt so Sachen anguckt wie vor ein paar Jahren die Geschichte mit André Holm oder wenn man auch sieht, dass. André Holm musst du aufklären, weil ich glaube, nicht alle Hörer oder Hörerinnen kennen André Holm. Ja, das ist halt ein Fall, der vor ein paar Jahren halt sehr, sehr viel im Internet diskutiert wurde. Das ist halt ein Soziologe und er hat halt sich mit dem Thema Gentrifizierung befasst. Was bedeutet, dass in bestimmten Stadtvierteln reiche Leute angesiedelt werden und dass die Leute, die da schon lange wohnen, dann gehen müssen? Und das ist halt ein Thema, was auch in der linken Szene sehr interessiert verfolgt wird. Und dadurch hat er dann halt irgendwelche Begriffe gegoogelt und sich mit Leuten getroffen, was ihn dann verdächtig gemacht hat, dass er halt Anschläge auf irgendwelche Bundeswehrautos verübt hätte, wie diese militante Gruppe, was halt so eine linke Gruppe war, die viel Chaos gestiftet hat. Einige sagten, es waren Terroristen. Für mich ist das kein Terrorismus, wenn man ein Auto abbrennt. Das macht man zwar nicht, aber sind keine Terroristen. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann haben sie ihm halt ja, die Bude auseinandergenommen, mehr oder weniger, haben halt eine Durchsuchung durchgeführt und haben ihn erstmal inhaftiert. Und die Familie, also er hat eine Frau, die über das Ganze auch geblockt hat, Anne Roth, und zwei Kinder, die sind dann halt auch sehr massiv überwacht worden. Und so solche Fälle zeigen natürlich schon, dass es nicht so ganz ungefährlich ist, sich für bestimmte Themen zu interessieren oder seine Meinung dazu zu sagen. Wie gefährlich ist es denn für dich, weil du schreibst ja darüber mehr oder weniger, auch auf einem Portal, was ja mit Sicherheit nicht unkritisch beobachtet wird, müsst ihr euch da nicht irgendwie Gedanken machen? Sagen wir so, ich bin jetzt nicht so wirklich jemand, der sich da viel Gedanken macht oder der Angst hat. Ich meine, ich weiß natürlich, dass das Risiko besteht. Ich verhalte mich entsprechend, indem ich zum Beispiel darauf achte, wenn ich was auf dem Rechner habe, dass diese Daten dann verschlüsselt sind, wie das im Sinne des Informantenschutzes halt so sein soll. Und ansonsten, ich weiß natürlich, an welchen Anwalt ich mich wenden würde, wenn mal was wäre. Aber ansonsten mache ich mir da nicht viele Gedanken. Ich mache einfach nur meinen Job. Und wenn mir deswegen jemand was will, dann ist es eben so. Aber ihr bekommt nicht irgendwie so eine düstere Legende, einmal im Monat Besuch vom Staatsschutz, oder? Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Man weiß natürlich nie. Nein, Quatsch. Solche Sachen haben wir noch nicht gehabt. Ich vermute mal, dass der ein oder andere schon zuguckt, was wir machen. Das ist ja auch dann in dem Sinne nicht so schlimm. Dann müssen sie halt mal gucken, was wir machen. Und wie gesagt, ich mache einfach nur meinen Job und dazu stehe ich. Und ich weigere mich jetzt, mir da übertrieben Gedanken zu machen. Das bringt ja auch nichts. Was bringt es einem, wenn man Angst hat? Ja, ist auch ein sehr schönes Stichwort mit einer schönen Überleitung. Freiheit statt Angst. Da ist da Gulli maßgeblich dran beteiligt an dieser Aktion? Nein, das ist eine Aktion von Aktivisten, vor allem vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und auch von anderen Organisationen, vom Chaos Computer Club, Fürbot e.V. und ich glaube, einige Parteien haben sich da auch ein bisschen beteiligt, wobei das auch schon wieder Anlass zur Kritik gab, dass die Parteien dabei eine zu große Rolle spielten. Deswegen war es dieses Jahr, glaube ich, wieder etwas weniger. Aber Gulli, wir haben zwar darüber berichtet, aber wir haben es nicht mit organisiert. Okay. Möchtest du da so zur Freiheit statt Angst vielleicht, weil du warst ja mit Sicherheit da bin ich jetzt mal von überzeugt. Möchtest dazu ich war kurz vor ein paar Jahren mal da, jetzt die letzten Jahre weniger. Okay, aber vor ein paar Jahren, anders, dann fangen wir anders an. Wenn du also vor ein paar Jahren da warst, was hat sich denn im Vergleich dann zu heute, wo du nicht da warst, geändert? Ja, ich glaube, dass also die Demo 2008 war, glaube ich, die größte, die sie jemals hatten. Seitdem ist es jedes Jahr, glaube ich, ein bisschen kleiner geworden. Ich glaube, das Thema ist einfach ein bisschen weniger im öffentlichen Bewusstsein im Moment, Datenschutz und solche Themen. Einerseits natürlich, weil die Vorratsdatenspeicherung derzeit ausgesetzt ist, dann denken einige vielleicht, dass weniger Handlungsbedarf besteht. Und andererseits ist es auch so, dass im Moment andere Themen vielleicht stärker im Mittelpunkt stehen. Okay. Welche? Ja, ich denke mal auch zum Beispiel die Finanzkrise. Ist auch sehr schön. Finanzkrise, wie hat Gulli dazu eine Meinung? Ich glaube, in diesen Themen weicht die Meinung der einzelnen Redakteure sehr stark voneinander ab, weil wir halt uns eint so ein bisschen halt unsere Meinung zu diesen netzpolitischen Themen. Ansonsten kommen wir alle halt aus völlig verschiedenen Richtungen. Okay, wie ist denn deine Meinung zu der Finanzkrise? Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung von Finanzpolitik, muss ich sagen. Ich war in diesem BWL-Kurs, den wir an der Uni machen mussten, schon relativ mittelmäßig. Es ist auf jeden Fall so, dass zu viel Korruption herrscht, also das merke selbst ich. Und ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, dass man jetzt einfach eine Bank nach der anderen rettet, ohne dass man das Volk nach der Meinung fragt. Das ist einfach eine Sache davon, dass über die Köpfe der Leute hinweg entschieden wird. Deshalb kann ich zum Beispiel diese Occupy-Demonstranten oder so gut verstehen, die einfach sagen, dass auf ihre Stimme nicht gehört wird, obwohl wir es letztendlich zahlen müssen. Aber zu den Einzelheiten kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Okay, das kann fast keiner. Das liegt auch daran, weil die Thematik so unglaublich komplex ist. Ja, auf jeden Fall. Dass da eine qualifizierte, richtige Aussage zu bekommen, wird auch unmöglich sein. Aber das, was ich wissen wollte, ist eben halt die Occupy-Geschichte. Auch da setzt sich ja, also alles fällt ja darauf zurück, auch Gulli setzt sich dafür ein. Was heißt, setzt sich dafür ein? Es wird darüber berichtet. Ja, wir setzen uns dafür ein, dass es bekannter wird und dass sich die Leute ihre Meinung darüber bilden können, ja. Habt ihr aufgeteilte Sparten eigentlich? Ja, jeder macht das, wo er sich am besten auskennt. Einige Redakteure sind halt mehr Allrounder, aber einige haben halt auch ihre speziellen Themen. Wir haben einen Kollegen, der macht vor allem Hardware. Wir haben einen Kollegen, der kennt sich super mit PC- und Konsolengames aus. Deshalb schreibt er im Wesentlichen dafür. Und ich kenne mich halt mit IT aus und mit IT-Sicherheit. Deswegen mache ich dann viel darüber. Okay, aber habt ihr da auch... klar, da hat bestimmt jeder sein eigenes Fachgebiet und Spezialgebiet. Das ist keine Frage. Aber... gibt es da auch Redakteure, wo man jetzt sagt, okay, wenn die schreiben, dann schreiben die wirklich nur über das eine Thema oder schustert ihr euch die Themen auch untereinander zu? Wie meinst du das jetzt untereinander zuschustern? Wenn ein Thema reinkommt, sagen wir, es kommt das Thema Vorratsdatenspeicherung rein, schreist du dann hier, ich mach das oder wie, weil der Ablauf, wie entsteht dieser Artikel und von wo kommt die Inspiration, den zu schreiben? Ja, also wir haben unsere üblichen Quellen. Also wir haben einerseits halt Leute, mit denen wir in Kontakt stehen. Dann bekommen wir die üblichen Pressemitteilungen und wir lesen natürlich unglaublich viele RSS-Feeds, halt jetzt mit anderen Nachrichtenmagazinen oder mit irgendwelchen Nachrichtenagenturen oder so, von denen auch öfter mal was kommt. Es melden uns auch Leute an, die sagen, ich habe da was für euch sein könnte. Oder teilweise berichtet man auch von irgendwelchen Events, wo man gerade ist. Und wenn ich jetzt ein Thema habe, ich sage, das könnte interessant sein, dann kommt es drauf an. Wenn ich jetzt Zeit habe und wenn ich mich damit auskenne, dann mache ich selbst. Aber wenn ich jetzt denke, okay, ich habe jetzt keine Zeit, das gerade zu machen, oder wenn es ein Thema ist, mit dem ich mich nicht auskenne, dann gebe ich das halt weiter an die Kollegen. Okay. Was gerade aktuell ist und was geschrieben wird, lasst ihr euch wahrscheinlich dann vorher nicht absegnen oder so, oder geht es durch ein Lektor? Kommt da jemand und sagt, ich lese da nochmal drüber und gebe es frei, oder Ja. schreibt ihr die und veröffentlicht die? Nein, das würden wir jetzt nur in Ausnahmefällen tun. Unser Chefredakteur und ich sind halt diejenigen, die auch redigieren bzw. Korrektur lesen. Das klappt halt nicht immer. Wenn jetzt nachts um 3 irgendwie was kommt, weil in den USA irgendwie erst abends um, keine Ahnung, 9 Uhr ist oder so und da irgendwas Tolles passiert, dann schreibe ich das und dann veröffentliche ich das auch selbst. Und meine Rechtschreibung ist normal ganz in Ordnung. Und wenn ich dann halt Tippfehler reinmache, weil es 3 Uhr nachts ist, dann mache ich Tippfehler rein. Da machen uns die Leser dann drauf aufmerksam und dann wird das korrigiert. Also ich muss da nicht um Erlaubnis fragen oder so. Wenn es wirklich eilig ist, dann kann man es mal so machen. Aber normalerweise liest bei uns schon noch jemand drüber, ja. Okay. Die Geschäftsführer schreiben selber nicht. Nein. Die sorgen nur dafür, dass der ganze Ablauf funktioniert und dass wir zum Beispiel auch unser Geld bekommen und dass die ganzen Abteilungen untereinander sich koordinieren. Kennt man die Geschäftsführer? Machen die das hauptberuflich? Sind die Geschäftsführer aus Vollberuf? Ja, Inqnet ist ja ein Unternehmen, dazu gehört ja nicht nur Gullicom, sondern unter anderem auch Browser Games und andere Online-Portale. Und die Leute, die das da machen, die kennt man schon, ja, die lernt man dann auf irgendwelchen Treffen mal kennen. Wie ist denn so das Arbeitsklima bei Gulli? Ich kann mir das alles so ganz schwer vorstellen, weil es ja total virtuell ist. Also es ist ja die virtuellste Zeitung, die ich jetzt so persönlich eigentlich kenne. Ja, das hat seine Vor- und Nachteile. Also die meisten Leute lernt man dann, wie gesagt, das gilt auch für die anderen Redakteure und so, man lernt sich schon mal kennen, entweder indem man dann zu mehreren sich irgendwo trifft zum Bericht erstatten oder auch, dass mal Treffen gemacht werden. Wir sorgen schon dafür, dass wir uns so ein bisschen so den RL-Bezug haben, beziehungsweise uns dann im realen Leben auch mal kennenlernen. Aber vieles läuft virtuell, ja, und das hat auch sicher seine Nachteile. Einfach weil das teilweise einfacher ist, wenn jetzt jemand einen schlechten Tag hat, vielleicht jemanden dann über Mail anzumotzen, als wenn man das wirklich im Büro täte. Und es ist auch manchmal ein bisschen schwieriger, Sachen zu kommunizieren. Aber meistens funktioniert es eigentlich ganz gut. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so ungewöhnlich, dass man halt, wie das so auf Neudeutsch heißt, telecommutet und halt per Internet arbeitet. Wir benutzen halt so die üblichen Kommunikationsmedien. Wir haben früher auch Skype genutzt, da sind wir jetzt ein bisschen von runter, weil es nicht so gut für uns funktioniert hat. Wir klären vieles per E-Mail oder halt per Forum oder für die schnellen Sachen wird auch oft Instant Messaging, also Jabber, benutzt. Wie viele Stunden arbeitest du denn so am Tag für Gulli? Das ist ganz unterschiedlich. Also so im Durchschnitt, denke ich mal, komme ich auf eine ziemlich normale Arbeitszeit pro Woche. Aber es gibt einfach Tage, da passiert nichts und da sage ich dann irgendwann, okay, ich gehe jetzt irgendwie was anderes machen oder ich gehe mal, keine Ahnung, schwimmen oder was mit Freunden unternehmen oder sonst was, auch unter der Woche. Aber dafür muss ich auch oft am Wochenende arbeiten. Und wie gesagt, wenn ich jetzt nachts um 3 noch mal kurz gucke und sehe, okay, WikiLeaks hat jetzt gerade was total Tolles veröffentlicht, dann schreibe ich auch manchmal um die Uhrzeit noch den Artikel. Bist du dir sicher, dass du meinen Screen nicht siehst? Weil WikiLeaks wäre jetzt als allernächstes, also eigentlich als dritter Punkt gewesen. So langsam wird mir das hier ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Ich muss dann nochmal. Ja, wir haben doch heute Halloween, dann passt's doch. Na, ich glaube, ich ziehe gleich mal einfach hier das Netzwerkkabel oder so. Dann haben wir zwar kein Recording mehr, aber ich bin Aber dann auf Nummer sicher. es ist sicher, ja. Das ist wenigstens sicher. Ja, dann gehen wir direkt dahin, wo das Stichwort reingeschmissen ist. Gehen wir nach WikiLeaks. Wie maßgeblich ist denn Gulli an der Verbreitung von WikiLeaks beteiligt gewesen? Ich glaube, das müsstest du unsere Leser fragen. Es war auf jeden Fall so, dass wir eher über viele Sachen berichtet haben, die WikiLeaks gemacht hat, als viele andere. Dass wir über WikiLeaks berichtet haben, bevor sie so groß und so mainstreamig geworden sind. Aber inwiefern wir jetzt wirklich dazu beigetragen haben, dass sie bekannter wurden, das lässt sich eigentlich sehr schwer abschätzen. Aber es ist schon heißes Eisen gewesen, oder? Auf jeden Fall. Gab es da irgendwie Bedenken seitens der Geschäftsführung oder von irgendwen intern, der dann gesagt hat, puh, das Thema ist jetzt aber wirklich nur mal ein ganz heißer Schrubbe? Nein, eigentlich nicht. weil wir uns alle eigentlich alle relativ einig waren, dass es wichtig ist. Natürlich macht man sich da so ein bisschen Gedanken, auch wenn man so dann liest, dass WikiLeaks so ein Dokument veröffentlicht hat, wie der Geheimdienst WikiLeaks zerstören wollte und so. Oder dass Leute, die halt für die gearbeitet oder gespendet haben, dann irgendwie am Flughafen belästigt worden sind oder so. Da macht man sich dann als Redakteur vielleicht eher Gedanken. Von der Geschäftsführung kam da eigentlich nicht viel. Die haben da eigentlich sehr cool drauf reagiert. Bezieht ihr eigentlich irgendwelche Informationen von irgendwelchen Whistleblowers Das kommt gelegentlich vor, ja. Wir haben ja in letzter Zeit zum Beispiel über Sicherheitslücken bei irgendwelchen Portalen teilweise berichtet, exklusiv. Das war dann schon teilweise von Leuten, die da auf Sicherheitslücken gestoßen sind und die uns das dann mitgeteilt haben. Whistleblower, die jetzt intern was von ihren Unternehmen veröffentlicht haben, hatten wir, glaube ich, noch nicht so oft. Aber grundsätzlich kommt das vor, ja. Wie geht ihr damit um? Also wie sichert ihr denen zu, dass ihr wirklich, also wie fassen die das Vertrauen zu euch? Ja, eigentlich müsstest du das die Leute fragen, die es machen. Aber ich denke einfach, auch wenn man beobachtet, über welche Themen wir schreiben und wie wir drüber schreiben, das ist natürlich für einige, denke ich, auch schon ausschlaggebend. Halt vielleicht diese Grundrichtung, die bei Gulli vertreten wird, die Themen, die vertreten werden und in denen wir uns auch kompetent fühlen. Und natürlich auch vielleicht spielt es für den einen oder anderen eine Rolle, dass wir halt als IT-Portal auch so ein bisschen die technischen Fähigkeiten vielleicht haben, das Ganze abzusichern. Wie ist denn deine Meinung als CCC-Mitglied zum Rauswurf von Daniel, ich habe vergessen, wie er heißt, von WikiLeaks? Umschaltberg. Ja, genau. Ja, also ich kann da jetzt natürlich nicht so viel über die Interna vom CCC reden. Aber, nee, klar, aber deine Meinung? Ja, meine Meinung ist, es ist ein bisschen überstürzt gelaufen. Ich kann einerseits verstehen, dass man als Verein nicht so begeistert davon ist, wenn jetzt jemand... Wenn man jetzt das Gefühl hat, sage ich mal, dass jemand den Verein dafür missbraucht, sein eigenes Projekt zu pushen. Aber andererseits ist es überstürzt gewesen und andererseits finde ich auch, man hätte eher berücksichtigen sollen, dass diese Leaking-Geschichten auch sehr wichtig sind und da vielleicht ein bisschen toleranter reagieren. Hat das ein breites Echo eigentlich gefunden? Ich verfolge das ja nicht so wirklich, aber hat das ein breites Echo gefunden, dass der Rauswurf ungerechtfertigt war? Ich denke mal... Ja, es wurde schon diskutiert, aber es wurde jetzt nicht so viel diskutiert wie andere Themen im Vergleich, im Zusammenhang jetzt mit diesen Leaking-Sachen. Auch weil irgendwie diese deutschen Geschichten, halt OpenLeaks von Herrn Domscheit-Berg, das ist im Moment nicht so auf dem Radar wie jetzt das, was WikiLeaks macht. Einfach weil es ein bisschen weniger groß ist, weniger bekannt ist, weil auch Herr Domscheit-Berg vielleicht nicht ganz so die Öffentlichkeit sucht, wie wir das von Herrn Assange kennen. Wobei einiges ja schon dann auch sehr öffentlich diskutiert wurde, auch bei ihm. Aber es wurde schon diskutiert, aber es war jetzt nicht so das Riesenthema. Auch weil einige vielleicht sich für die Interne des CCC nicht so interessieren oder ich weiß es nicht. Hätte Herr Daniel Domscheit-Berg Chancen, bei Gulli zu schreiben? Ich weiß ja nicht, wie gut er schreiben kann. Das müsste man dann erst mal sehen. Ansonsten, ich denke mal, er hätte sehr viele interessante Geschichten zu erzählen. Wäre das möglich? Also würde da, ich muss das ja immer so mit dem Realitätsabgleich machen, weil auch ich habe ja Chefs und ich weiß ja, wie meine Chefs ticken. Und ich glaube, dass es schon ein schwieriger Prozess ist, dann einfach zu sagen, ja komm, jetzt schreibt hier als Gastautor Daniel Domscheit-Berg mal irgendwie so einen Artikel bei Gulli. Wäre das möglich? Wäre das schwierig? Oder würde das einfach so ganz kurzer Dienstweg und sagen, jo, der schreibt jetzt und dann macht das halt? Ich denke eher Letzteres. Und ich denke, das würde auch viele Leute dann schon reizen, dass jemand, der halt solche Sachen erlebt hat und der da auch entsprechend Leute kennt und so, der hat ja bestimmt eine interessante Perspektive auf einige Dinge. Also mal so ein Gastkommentar oder so, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich weiß natürlich nicht, ob er das wollen würde. Wie nah steht denn Gulli dem CCC? Wie nah steht sich die ganze Geschichte? Institutionell jetzt eigentlich überhaupt nicht, aber dadurch, dass halt einige Gulli-Autoren viele Leute vom CCC kennen oder selbst Mitglied sind, gibt es natürlich schon immer gewisse Berührungspunkte. Aber es wird nie da drin großartig verblockt oder verartikelt. Der CCC findet da jetzt nicht so, ich meine, ich habe nicht alles gelesen, aber der CCC findet da jetzt nicht so eine große Heimat bei Gulli. Jetzt in letzter Zeit mit dem Staatstrojaner natürlich wieder schon. Aber ja, wir schreiben jetzt nicht über Interna oder wir schreiben auch nicht über jedes einzelne Event. Wie gesagt, es gibt Berührungspunkte dadurch, dass jetzt einige Redakteure aus diesem Umfeld kommen oder dass man da auch Leute kennt. Aber wir sind jetzt nicht irgendwie CCC-Hofberichterstatter oder so. Wir können ja auch nicht über alles schreiben, was uns vielleicht interessieren würde. Das schaffen wir gar nicht. Und dann sind vielleicht die Interna von diesem Verein, auch wenn wir den Verein eigentlich alle mögen, vielleicht auch nicht so interessant wie andere Dinge. Ja, das war nur wichtig, das dann irgendwo da auch klar getrennt zu haben, weil Gulli bietet ja Hackern schon ein Zuhause, nennen wir es mal so. Ja, das kann man, denke ich, so sagen. Vielleicht sogar die Zeitschrift für den ambitionierten Hacker. Und da würde mich der Begriff interessieren. Wie siehst du das Thema Hacking und was ist für dich Hacking? Hacking. Ja, Hacking bedeutet einerseits, dass man halt Technik, ich sag mal, kreativ nutzt, dass man sich vielleicht dafür interessiert, was man mit diesen Sachen machen kann, was jetzt der Hersteller vielleicht nicht unbedingt vorgesehen hat. Und auch insbesondere halt Betätigung, auch experimentelle Dinge im Bereich IT-Sicherheit. Also, dass man testet, wie könnte ich dieses System jetzt angreifen oder wie könnte ich verhindern, dass es jemand angreift. Und Ja, andererseits um dann was natürlich. mit den Erkenntnissen zu tun. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es bedeutet halt auch, dass man sich dieser Hacker-Ethik verpflichtet fühlt, was halt heißt, dass man es nicht mit destruktiver Absicht macht und auch nicht, um damit auf irgendeinem unethischen Wege Geld zu verdienen, sondern dass man dann eher Hilfestellung leistet, dass man die Sachen sicherer macht. Sieht das die Goodie-Community ähnlich? Die Community ist immer so ein schwerer Begriff. Wir haben natürlich sehr verschiedene Leute. Ich meine, du kannst dir vorstellen, wenn man da so viele Menschen auf einmal hat, man könnte jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie eine einheitliche Meinung zu gibt oder so. Aber es gibt viele, die so denken, denke ich schon. Okay. Warum kann ich bei Gulli nicht meine Lieblingsspiele runterladen? Du meinst, ja, weil wir halt beschlossen haben oder die neuen Besitzer beschlossen haben, eigentlich schon bevor ich angefangen habe, dass sie sich halt auf diesen News-Bereich konzentrieren wollen und dass sie die Sache halt seriöser aufziehen wollen und dass dazu halt diese Wares-Börse nicht mehr wirklich passte. Okay, das ist eigentlich ein ganz klares Statement, aber wie ist deine Meinung zum Thema Urheberrecht? Deine persönliche? Meine persönliche ist, dass es einerseits halt Dinge gibt, wo das Urheberrecht sicher nicht mehr zeitgemäß ist. Jetzt, wenn man zum Beispiel diese unsäglichen DRM-Geschichten nimmt oder so, die gehen gar nicht. Wo ist das Problem an DRM? Ja, jetzt einen Song, wenn ich Geld dafür bezahle, dass ich mir den anhören kann, dann möchte ich mir den bitte schon auch auf meinem iPod, auf meinen beiden Rechnern und im Auto anhören können und möchte nicht, dass ich den nur ein paar Mal kopieren darf. Das ist einfach primitiv und ist total benutzerunfreundlich. Aber ist das nicht verhältnismäßig, wenn ich sage, 10-mal kopieren ist okay? Nein, eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich zahle dafür und da möchte ich das auch uneingeschränkt nutzen können. Zum Glück haben das mittlerweile viele Plattformen begriffen, zum Beispiel iTunes oder auch viele andere Download-Seiten, die das mittlerweile ohne DRM anbieten. Bei E-Books sind wir leider noch nicht so weit wie bei Musik. Das nervt so Aber ein bisschen. du zahlst ja für ein Nutzungsrecht. Du zahlst ja für 10-mal kopieren. Zahlst du den Betrag X? Ja, ich möchte aber dann lieber für ein Recht zahlen, dass ich das kopieren darf und dass ich das so hören darf, wie ich Bock habe. Ich sage ja nicht, dass ich es an 10 Leute weitergebe, aber ich möchte das selber so nutzen können, wie ich da Lust zu habe. Und ich bin jetzt nun, wie gesagt, jemand, ich habe einen MP3-Player. Ich möchte vielleicht mal im Auto Musik hören. Ich möchte auf meinem Laptop Musik hören. Und wenn ich ein Backup von meinem Laptop mache, was ist dann? Das finde ich einfach total benutzerunfreundlich. Aber andererseits finde ich natürlich auch, und da bin ich jetzt mit einigen Leuten vielleicht mir nicht so ganz einig, ich finde auch, dass man auf jeden Fall eine Möglichkeit haben muss, dass die Musiker oder die Künstler im Allgemeinen fair bezahlt werden. Und solange man da nicht irgendeine tolle Lösung hat, wie man das anders lösen könnte, kommen wir nicht drum herum, dass wir halt für Musik oder für Bücher oder für Filme halt Geld bezahlen. Und das mache ich auch gerne. Wenn jetzt jemand was macht, wo ich Spaß dran habe, dann finde ich, dann verdient er es auch, dass er mein Geld dafür bekommt. Und wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich nicht wirklich Spaß dran habe, warum soll ich dann überhaupt meine Zeit damit verschwenden? Das ist durchaus richtig, aber würdest du, wenn eine DRM-Datei 1 € kostet und die DRM-freie 2 €, würdest du dann die 2 € bezahlen? Vermutlich schon. Ich kaufe in den meisten Fällen auch CDs, einfach weil ich dann was habe, was halt diese gute Tonqualität hat. Und wo ich dann beliebig mir halt selber dann von MP3-Dateien für unterwegs vielleicht machen kann. Und manchmal lade ich auch das als Album runter, aber ich lade dann immer die Version ohne DRM runter. Was ist die letzte CD, die du gekauft hast? Da müsste ich jetzt überlegen. Die letzte CD, die ich gekauft habe, war von Rhapsody of Fire, das neue Album Chaos to Eternity. Okay, hörenswert. Also, wenn man diese Power-Metal-Geschichten mag, auf jeden Fall, ja. Ich fand's sehr gut. Okay, aber klingt das nicht alles irgendwie gleich? Also ich behaupte jetzt mal, wenn ich jetzt einmal Hammerfall gehört habe, dann habe ich alle Hammerfall-Alben gehört und Das kommt drauf an. Also, ich denke mal, wenn man jetzt nicht wirklich Interesse an der Musikrichtung hat, dann klingt für einen vieles in der Musikrichtung gleich. Ich könnte jetzt zwei Rap-Songs auch nicht unbedingt unterscheiden. sehr schön, sehr schön. Ausgehebelt. Das stimmt. Ja, also Power Metal ist dabei weniger was für mich, weil, wie gesagt, da finde ich wirklich, es hört sich extremst gleich an, aber es hat mit Sicherheit seinen Reiz. Rhapsody ist auch ganz in neuer Besetzung jetzt übrigens, oder? Wenn mich nicht vertue, Rhapsody Ja, spielt in neuer Besetzung. nach dem Album haben sie sich jetzt getrennt und haben dann halt die Gruppe neu besetzt und dann ein paar andere sind weggegangen und haben dann noch eine andere Gruppe gegründet unter einem anderen Namen. Dann bin ich mal gespannt, was da draus noch wird. Ja, es hört sich dann wahrscheinlich an wie zweimal Rhapsody oder so. Jetzt wird extra mehr Rhapsody. Ich muss übrigens ganz dringend in meinem super tollen Podcast-Studio diesen Rattan-Stuhl ersetzen, weil der knackt nämlich so unglaublich heftig auf die Leitung. Oh, das ist doof. Naja, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Das ist der totale Fail gewesen. Aber na, ich brauche einen leisen Stuhl. Zurück zu Gulli, zurück zu dir. Wenn du gerade nicht für Gulli arbeitest, was machst du dann so im Real Life? Also nicht, ich gehe gerne schwimmen oder ich pflücke gerne Blumen, sondern was machst du? Also, ich finde jetzt nicht, dass ich hier meine ganzen Hobbys ausbreiten möchte, weil das teilweise Sachen sind, die nicht so viele Leute machen und das muss jetzt nicht jeder unserer Leser unbedingt wissen. Nee, die Hobbys meinte ich gar nicht. Ich meinte, was du im wahren Leben dann halt sonst noch tust, wenn du halt nicht irgendwie für Gulli schreibst. Also welche Kernreferenz dahinter steht. Ach so, ja, ich habe Informatik studiert und habe halt Gulli erst neben der Uni gemacht. Und jetzt bin ich damit halt so gut wie fertig und wollte dann durchaus im journalistischen Bereich weiter tätig sein. Okay. Welchen Bereich studierst du oder hast du studiert? Informatik. Als ganz großer Oberbegriff, mit welcher Fachrichtung? Nee, das war bei uns nicht so, sondern man kann einfach Informatik als Fach studieren und kann sich dann halt so ein paar Fächer als Wahlpflichtfächer noch aussuchen. Da habe ich meistens Sicherheitsthemen gemacht. Aber das heißt dann Bachelor of Science Informatik. Ganz normal. Es gibt auch diese Fachrichtungen, aber man kann es auch einfach als Oberbegriff studieren, sage ich jetzt mal. Okay. Sicherheit, so, Schnittliste ist auch wieder komplett. Dann macht das mit den Hobbys auch noch rein. Ja, das mache ich. Ich habe mir das gerade schon notiert. Habe mir gerade schon die 46 notiert. Sehr schön. Jetzt habe ich den Faden total verloren, weil mich das so verunsichert hat, weil ich das doch gar nicht böse gemeint habe, vor allem. Mein Gott, das muss ich alles schneiden. La, la, la, la. So. Da kann ich auch husten, wenn ich eh schneiden muss. Ja, ich habe Fachrichtung die Anti-Allergie Sicherheit. vollgestopft. Ah, du isst gerade. Was, sollen wir ein kurzes Päuschen machen? Nein, ich sagte, ich habe mich mit Anti-Allergika vollgestopft, damit ich nicht dauernd husten und niesen muss. Aha, warum Antiallergiker? Worauf bist du allergisch? Gegen so ungefähr jede Pflanze, die irgendwo rumstehen kann. Ich habe richtig krass Heuschnupfen. Aha, aber ist doch jetzt gerade vorbei, oder? Dachte Oder ist ich jetzt auch, aber die Haselnuss? Pflanzen wissen das scheinbar nicht. Ach so, ja, das ist natürlich. Ja, das Pflanzengedächtnis, das ist natürlich. Da habe ich noch einen Schluck getrunken. Dup, dup, dup, dup, dup, dup. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich glaube, wir waren irgendwie beim Informatikstudium und Genau, wir sind beim beim Thema Informatik. Sicherheit. Genau, wir sind beim Informatikstudium. Und Thema Sicherheit. Das Thema Sicherheit und insbesondere jetzt, ich mache jetzt mal einen super Brückenschlag, so ein Prozess, der in meinem Kopf abgeht. Studium, Datensicherheit, Frau ist gleich. In der Nähe von Konstanze Kurz als bekannte Vertreterin der Frauen im Bereich Computer und Datensicherheit. Ist das richtig? Auf jeden Fall, ja. Ich denke, dass Konstanze Kurz schon dazu beiträgt, auch die Frauen in dem Bereich so ein bisschen zu repräsentieren. Und ich finde, sie macht das auch sehr gut. Ich halte auch fachlich viel von ihr und als Vertreterin des Chaos Computer Club. Wie viele Frauen in diesem Bereich sind dir bisher schon so über den Weg gelaufen? Also da waren schon einige. Gulli hatte ab und zu auch mal weibliche Redakteurinnen. Im Chaos Computer Club kenne ich auch die eine oder andere Frau. Bei Gulli ein paar weibliche Mods, also so 20 vielleicht insgesamt. Aber wenn man jetzt so eine Party machen würde, dann würde ich behaupten, da wäre ein totaler, eine Frauenminderquote, behaupte ich jetzt einfach. Das ist auf jeden Fall in dem Bereich so, ja. Es war auch so, dass bei uns der technische Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, die waren total happy, als dann die Mensa zusammengelegt wurde an der Hochschule mit den Ökotrophologen. Dann hatte man auch mal ein paar Frauen. Was sind denn Ökotrophologen? Die studieren irgendwas mit gesunder Ernährung. Aha, Ökotrophologen. Gut, ich glaube, das ist auch so eine ganz speziellen Bereich, den ich. Oh, da würde ich ja mal gerne Mäuschen spielen in dem Bereich. Das ist bestimmt total super. Puh, um alle Klischees dabei zu wahren. Ich meine, ich will jetzt nicht losranten, aber huiuiuiui. Da suche ich doch mal direkt mal eine Zigarette raus. Raucher oder Nichtraucher? Ich rauche nicht, nein. Ah, okay. Ich habe überlegt, irgendwie, ob ich anfange, aber ich fand es so doof, dass sie die Tabaksteuer dann an die Terrorpolitik, dass sie das Geld für Sicherheitsmaßnahmen ausgegeben haben, damals in der Schule, dass ich dann überhaupt nicht angefangen habe. Ich wollte sowieso nur anfangen, weil die coolen Leute auf dem Raucherhof rumhingen. Ich habe dann beschlossen, ich hänge da einfach rum, ohne zu rauchen. Dann gebe ich das Geld nicht aus, tue was für meine Gesundheit und kann trotzdem mit diesen Leuten quatschen und dann war es okay. Und seitdem habe ich auch nie angefangen. Na, wenn ich Zigaretten herstellen würde, dann würde meine Marke entweder Blut und Öl oder Trojaner heißen. Eins von beiden. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, Ja, ich ich bin gründe eine Trojaner. Zigarettenmarke. Da könnte man dann auch so ein schönes Bildchen auf die Packung machen. Eben. Das ist total toll. Und das wäre auch dann überhaupt nicht mehr hinterhältig, weil jeder wüsste, ich würde damit halt irgendwas unterstützen, was merkwürdig ist. Ja. Ja, nochmal zurück zu Konstanze Kurz. Ist das im Bereich des CCC für die Frauen eine gewisse Animation bzw. eine gewisse Vorbildfunktion in Anführungszeichen? Ich denke, für die eine oder andere Frau auf jeden Fall, wenn man sieht, okay, man kann das als Frau machen und vielleicht auch, dass man dabei erfolgreich sein kann und dass man auch vielleicht nicht diese ganz negativen Klischees dann erfüllen muss. Also, dass man trotzdem halt entsprechend gepflegt und weiblich rumrennen kann und dass man entsprechend auch vielleicht trotzdem beliebt ist oder sowas, was weiß ich. Gibt es da irgendwie wirklich diese Klischees, die du im Alltag erlebst, wo man jetzt sagt, von wegen Frauen und Technik, beziehungsweise hier Frau ist gleich unfähig oder irgendwas in der Art? Gibt es das in der gelebten Praxis? Habe ich teilweise schon erlebt. Zum Beispiel die Hotline von meinem Internetprovider, die war ganz schlimm. Die haben einen als Frau grundsätzlich überhaupt nicht ernst genommen. Da musste ich dann teilweise irgendwelche männlichen Bekannten bitten, die überhaupt keine Ahnung davon hatten, wo nun das Problem war und denen das aufschreiben oder so. Das war dann teilweise schon ein bisschen doof. Und an der Hochschule habe ich beides erlebt. Ich habe Leute erlebt, die eigentlich total cool damit umgegangen sind. Und auch welche, wo blöde Sprüche kamen oder die mir nichts zugetraut haben. Das gibt's beides. Im Chaos Computer Club, muss ich sagen, habe ich es eigentlich gar nicht so erlebt, dass da Leute frauenfeindlich gewesen wären. Nee, frauenfeindlich würde ich nicht sagen, aber Ja, hat man einen gewissen. auch nicht so, dass Frauen vielleicht als weniger kompetent eingeschätzt wurden. Hat man eher einen Bonus? Ist mir jetzt nicht aufgefallen, das kommt drauf an. Also auf alle Fälle hat man eine bessere Chance, dass man auffällt. Wenn sich der Prof halt nur drei Namen merkt von 60 Studenten, dann ist meistens der Name der einzigen Frau oder einer von zwei oder drei einzigen Frauen immer dabei. Aber ob man das jetzt als Bonus bezeichnen will, das heißt ja nicht, dass man automatisch bessere Noten bekommt oder so, sondern es das heißt bloß, dass sich jemand an einen erinnert. Es gibt sicher Leute, die das für sich nutzen. Es gibt welche, die das nicht tun. Ich habe es eigentlich nicht gemacht. Ich wollte einfach nur eine unter vielen sein in dem Sinne. Und ich sag mal, man kann bestimmt was draus machen, wenn man jetzt wie Konstanze halt dann vielleicht ein bisschen auch was dafür tut, dass Frauen mehr in diesen Bereich kommen oder so. Das könnte man vielleicht schon machen, so quasi Botschafterin sein und den Frauen zeigen, dass es geht. Aber dass man jetzt sich persönlich damit einen Vorteil verschafft, nur weil man weiblich ist, glaube ich nicht. Warum kommt Gulli nicht auf die Idee, einen wöchentlichen, monatlichen, 14-tägigen Podcast zum Beispiel zu machen? Das wüsste ich auch gerne. Ich hätte auf jeden Fall Lust, das zu machen. Weil bei dem, was da an Potenzial irgendwie bei, also an Usern auch dabei ist. Und ich meine, das Thema trägt ja. Und bevor alle Redakteure da irgendwie ellenlange Texte reinhacken, behaupte ich mal einfach, dass man so ein schönes Resümee doch da wunderbar verpodcasten kann. Habe ich da gerade eine Marktlücke entdeckt? Und wenn ja, möchte ich mir die direkt reservieren. Nein, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Das hat bisher einfach nicht geklappt. Ich denke mal, das ist auch eine Sache davon, dass man auch den Manpower haben muss und dass man das dann irgendwie machen muss. Also, wenn wir es mal tun, ich hätte definitiv Lust drauf. So ist es nicht. Also ich melde da gerade mal Ansprüche drauf an. Nein, ach, die Zumindest. Idee hatte ich schon vor 2 Jahren. Hast du Pech gehabt. Mist. Mist. So ein Mist. Da habe ich versucht, mich anzuranzen. Angeranzt. Ja, ich würde ein kurzes Päuschen machen, um meine Themen zu sortieren. Okay. Dann stoppe ich mal hier kurz das Recording. Jo. Im Sinn, ich habe so darüber sinniert. Würdest du dich selber als Nerd bezeichnen? Na, das kommt drauf an. Ich denke eher nicht. Also es hat natürlich jeder eine andere Definition von diesem Begriff, die mittlerweile auch, glaube ich, wesentlich positiver ist, als sie das mal war. Ich habe sicher einige Interessen, die halt auf dieses Nerd-Klischee zutreffen würden. Halt insbesondere, dass ich mich sehr für IT interessiere und auch für diese Themen, die damit zusammenhängen. Aber andererseits habe ich auch einige sehr unnerdige Eigenschaften, dass ich zum Beispiel auch sehr viele Bekannte habe, die überhaupt nichts mit IT am Hut haben, dass ich insgesamt auch nicht so diese Scheu habe, jetzt mit anderen Leuten zu interagieren, die vielleicht gar nichts mit IT zu tun haben. Man sagt ja Nerds nach, sie wären vielleicht so ein bisschen kontaktscheu oder blieben unter sich. Und ich kann auch mit einigen dieser Nerd-Kulturgeschichten nichts anfangen, muss ich sagen. Und ich sag mal, ich verstehe beide Seiten. Also einerseits halt die Nerds, die sich für diese Sachen total interessieren. Und andererseits auch die Leute, die vielleicht mit IT überhaupt nichts am Hut haben. Und ich vermittle gerne so ein bisschen zwischen beiden Seiten, dass ich vielleicht die Normalos nahe bringe, dass diese Themen sie auch angehen. Zum Beispiel diese Datenschutzthemen entgehen ja wirklich jeden an. Oder auch viele andere Sachen, die im Internet passiert werden ja passieren, die werden ja kurz darauf auch für die ganze Gesellschaft wichtig. Wie wir das jetzt zum Beispiel hatten mit WikiLeaks oder auch mit dieser ganzen Transparenzthematik. Hacktivismus, die Occupy-Bewegung ist ja jetzt auch außerhalb des Internets sehr bekannt. Oder auch diese Datenschutzsachen, die gehen ja eigentlich jeden an. Denn telefonieren tut, denke ich mal, jeder. Und auch diese Technik wird ja für unser tägliches Leben immer wichtiger, auch wenn wir vielleicht nichts mit Technik am Hut haben. Und das den Leuten nahezubringen, auf eine Art und Weise, die sie dann nicht von oben herab behandelt. Und auf eine Art und Weise, wo man vielleicht nicht voraussetzt, dass sie sich wahnsinnig für Technik interessieren, sondern ihnen einfach mal zeigt, warum es für diese Leute wichtig ist. Und dass die Leute, die sich dafür interessieren, halt nicht nur Spinner sind, sondern dass sie wirklich mit einigen Sachen durchaus sehr wichtige Sachen ansprechen. Einerseits und andererseits halt auch den Nerds nahebringen, dass nicht jeder vielleicht dumm ist, der keine Ahnung von Technik hat, was leider einige immer noch glauben. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Das sehe ich auch ein bisschen so als Teil meiner Aufgabe als Journalistin in dem Bereich. Wie verbindest du das denn, wenn dich jetzt jemand fragt, was du halt so machst? Nehmen wir mal an, deine Eltern fragen dich, hör mal, Annika, was machst du eigentlich so die ganze Zeit im Internet? Wie vermittelst du denn das? Oder sind deine Eltern internetaffin und das hat sich dann eh erledigt? Ja, es kommt drauf an. Also mittlerweile kennen sie sich schon so ein bisschen damit aus, weil wir auch mal drüber gesprochen haben. Und mein Vater ist eigentlich immer schon sehr technikbegeistert gewesen, was vermutlich auch der Grund ist, warum ich da als Frau nicht so die Hemmschwelle hatte, dass er einfach auch, wir hatten relativ früh dann auch einen Computer und dann auch andere Sachen, Unterhaltungselektronik und Zeug. Und dass er einfach auch dann gezeigt hat, dass es interessant ist und dass man auch als Frau dass sich dafür interessieren kann oder halt als kleines Mädchen damals. Aber wie ich die Sachen erkläre, ja, ich versuche einfach dann halt Begriffe zu nehmen, die halt nicht so unbedingt nur technisch besetzt sind und halt auch Beispiele zu bringen, die halt außerhalb des Internet vielleicht ihre Analogien haben. Also ich versuche es vor allem auch zu erklären, wie sich das konkret aufs Leben auswirken könnte für Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag im Internet sind. Okay, wie paranoid bist du aufgestellt? Wenn jetzt irgendwie, wie sind deine Browser-Einstellungen? Wie paranoid bist du? Das kommt drauf an. Also persönlich bin ich jetzt überhaupt nicht paranoid, einfach weil es bei mir nichts mehr bringt. Nein, es ist wirklich so. Meine Identität jetzt als Redakteurin ist komplett bekannt. Ich stehe einfach zu dem, was ich mache und ich sage, da stehe ich auch mit meinem Namen für ein und von daher, wenn jetzt jemand sieht, dass ich mich für irgendein Thema interessiere, dann ist das so, weil meistens schreibe ich sowieso dann 2 Tage hinterher über dieses Thema. Von daher würde es nicht viel bringen, wenn ich jetzt nur irgendwie versteckt browse oder so. Wo ich schon natürlich darauf achte, ist, dass meine Informanten entsprechend geschützt sind. Dass man also, wenn man irgendwie Messages mit jemandem schreibt, das zum Beispiel nur verschlüsselt tut und dass auch das Zeug, was ich abspeichere, verschlüsselt ist. Okay. Aber du selber hast jetzt nicht die Paranoia, dass du sagst, oh Gott, ich telefoniere wenig mit meinem Handy, wobei das wäre jetzt ja schon Quatsch wegen Skype, aber So paranoid bist du dann nicht mehr? Hast du dann die Flucht in die Öffentlichkeit gesucht, um nicht mehr paranoid sein zu müssen? Das kann man vielleicht so sagen, ja. Ich habe irgendwann beschlossen, okay, ich beschließe einfach, dass ich auch mit meinem Namen dafür einstehe und dementsprechend, dass ich das halt auch öffentlich mache, was ich mache. Und ja, also, dass ich mir wenig mit meinem Handy telefoniere, nee, gar nicht. Also, wenn ich sehr interessante Gespräche führe, nehme ich den Akku raus. Aber ansonsten nutze ich das immer dann, wenn ich es gerade brauche oder möchte. Wenn du sehr interessante Gespräche führst, nimmst du den Akku raus. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Erklär mal. Ja, es ist einfach so, wenn ich jetzt Gespräche führe, halt über berufliche Dinge, wo ich vielleicht nicht möchte, dass jemand weiß, dass ich mich mit genau dieser Person drüber unterhalten habe, weil ich denke, dass es vielleicht für diese andere Person da nicht so ganz risikofrei wäre, dann nehme ich den Akku aus dem Handy raus. Ja, ich denke nicht, dass ich das müsste, aber das ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Es ist halt einfach so, dass Okay. man weiß, dass SMS auf diese Handys geschickt werden können, durch die quasi zu einer Abhörvorrichtung umfunktioniert werden können, auch ohne dass man es als Benutzer mitbekommt. Und das geht halt nicht, wenn das Ding keinen Strom hat. Und das ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme, genau wie mit der Verschlüsselung auch. Ich denke, wenn ich mit solchen Dingen vorsichtig bin, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen. Und besser, man macht das, ohne dass man es muss, als dass man es müsste und man macht es nicht. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, aber es schadet ja auch nicht wirklich, außer dass mein primitives Handy immer die Uhrzeit und Datum vergisst, wenn ich den Akku rausnehme. Es gibt SMS, die nicht angezeigt werden, die das Gerät aktivieren, damit es abhören kann. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, wie es technisch funktioniert, aber es ist auf alle Fälle schon demonstriert worden. Das wird im Internet auch diskutiert, dass das machbar ist. Und da kann einerseits der Standort kann sowieso vom Handy immer festgestellt werden, aber mit diesen SMS kann man das auch zu einer Abhörvorrichtung umfunktionieren, ja. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie sich das hier nach Handymodell unterscheidet oder so, diese Mobilfunksachen, da bin ich jetzt auch keine Expertin. Aber es grundsätzlich kann das gemacht werden und die Ermittlungsdienste machen es auch. Weißt du zufällig, wie dieses Projekt, wenn es einen Projektnamen hat, heißt? Nee, ich weiß nicht, ob das einen Projektnamen hat oder so. Da müsste Okay, ich mal die Leute von den diversen Diensten fragen. ich google das mal einfach oder ich frage den BND. Ja, ich habe den ja nach dem Staatstrojaner gefragt, aber die haben mir bis heute nicht geantwortet. Was sollen die da auch sagen? Ich meine, wahrscheinlich Keine wissen die Ahnung, da aber gar ich nichts wollte einfach von. mal gucken, was passiert. Ich dachte, vielleicht kriegt man wenigstens so eine 0815-Antwort oder so, aber nicht mal das. Aber Das dafür habe ich natürlich jetzt meine bitter. E-Mail-Adresse. Was würdest du den Leuten raten, die sicher im Internet unterwegs sein wollen? Also Leute, du meinst jetzt die, bei denen privacy-mäßig noch nicht alles zu spät ist? Ja gut, die jetzt nicht bei Facebook alles ausgebreitet haben und dann überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt sicher surfen? Das wäre natürlich Banane. Ja, oder wie bei mir halt. Nein, also wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will, sollte man halt, denke ich, mit Anonymisierungsdiensten surfen. Okay. Also halt einerseits ist eine Möglichkeit natürlich Tor, was halt kostenfrei ist, aber was halt teilweise Performance-Probleme hat. Oder es gibt dann auch viele kostenpflichtige VPN-Anbieter, wo man halt diese Anonymisierungsserver mieten kann. Sowas habe ich auch für berufliche Zwecke, aber ich surfe nicht damit. Tja, dann da bin ich ja jetzt schon hier in meiner Liste gerade wieder total gesprungen. Muss jetzt mal mich wieder zurückbesinnen. Wenn Gulli eine Nachricht veröffentlicht, von wem auch immer, von welchem Redakteur auch immer, wie wichtig ist das für die Community und welches Standing hat Gulli dort? Mit Community meinst du jetzt die Gulli-Community oder? Ja, erstmal die Gulli-Community, da wird es ja wahrscheinlich generell positiv betrachtet, keine Das Frage. kommt drauf an. Wir haben auch welche, die an allem rummeckern oder wir haben halt welche, die sich nur für bestimmte Themen interessieren. Und wir haben auch Leute, die einfach allgemein sehr kritisch sind, von denen dann auch konstruktive Kritik kommt. Aber grundsätzlich erreicht er ja schon sehr viele, wenn er da was schreibt. Seid ihr euch dessen bewusst, wie professionell das Ganze auch ist, oder ist das Ganze noch für euch, ich schreibe dann halt und treffe schon den richtigen Ton? Also ein bisschen experimentiert hat, denke ich mal, am Anfang jeder. Ich hatte das auch. Ich habe am Anfang zu kompliziert geschrieben und zu viel Fachausdrücke benutzt. Danach habe ich eine Weile dann zu vereinfacht geschrieben und danach habe ich so einen Mittelweg gefunden, der, denke ich mal, ganz gut funktioniert. Also ein bisschen experimentieren tut jeder. Das tut aber, glaube ich, jeder, der für ein Publikum schreibt, ob das nun bei Gulli ist oder bei irgendeiner Zeitung oder sonst wo. Aber ansonsten, wir versuchen natürlich schon, einem gewissen Anspruch gerecht zu werden. Was ist der Anspruch und wer ist die Zielgruppe? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben da so ein paar Befragungen gemacht, wo dann die Leute freiwillig was angeben konnten, aber damit hat man, glaube ich, auch wieder nur einen Teil der Zielgruppe erreicht. Also ich versuche natürlich schon so zu schreiben, dass es einerseits Leute verstehen können, die jetzt nicht so technikaffin sind, aber andererseits sollte man natürlich sein Fachpublikum auch nicht zu Tode langweilen. Das heißt, eine Möglichkeit ist natürlich, dass man einfach weitergehende Quellen verlinkt, wo die Dinge erklärt werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass man es auch ein bisschen am Thema festmacht. Wenn ich jetzt über irgendeinen speziellen Angriff schreibe, der auf irgendwas gelaufen ist, dann gehe ich davon aus, dass es sowieso im Wesentlichen Leute lesen, die Interesse an IT-Sicherheit haben und sich damit eh schon ein bisschen auskennen. Wenn ich jetzt so ein Thema mache wie diesen Staatstrojaner, der eigentlich im Moment ja fast jeden angeht, dann versuche ich so zu schreiben, dass es auch Leute verstehen, die halt weniger technikaffin sind. Wie alt ist denn so eure Zielgruppe, wenn ihr das irgendwo erhoben habt? Ja, also ich denke, die Forennutzer sind teilweise noch relativ jung. Deswegen merkt man bei uns auch immer, wenn Ferien sind. Also da sind viele so irgendwie 16 bis 20. Ich glaube, außerhalb des Forums haben wir auch durchaus ältere Leser. Aber ich denke allgemein schon eine relativ junge Zielgruppe, so vielleicht im Durchschnitt doch bis 30, 35, die halt auch sehr viel im Internet unterwegs sind. Okay. Hast du ein Facebook-Profil? Ja. Ein öffentliches, richtiges Facebook-Profil? Ja, wo ich auch halt über Themen diskutiere, die für Gulli interessant sind und so. Das habe ich mir auch wirklich gemacht, weil ich dachte, dann kann ich mit unseren Lesern ein bisschen interagieren. Okay, aber das ist ja schon okay. Du hast dich dann, jetzt verstehe ich die Entscheidung, du sagst halt, okay, ich mache mich halt gläsern, weil ich halt Gulli in gewisser Weise da vertrete und weil das deine Meinung auch stellenweise dabei ist, die du dann auch vertrittst. Also doch dann die absolute Flucht nach vorne, um zu sagen, okay, ich habe halt nichts zu verheimlichen, bei mir gibt es halt nichts zu holen. Das könnte man, denke ich, schon so sagen, ja. Ich hatte wirklich vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, zu schreiben und mich für diesen Bereich zu interessieren, da war über mich fast gar nichts im Internet. Und dann dachte ich, okay, du hast jetzt die Möglichkeit, du kannst es sein lassen oder du kannst halt nur unter einem Pseudonym auftreten, was dann den Nachteil hätte, dass man von einigen Leuten vielleicht auch wirklich weniger ernst genommen wird, halt von den konservativeren Leuten gerade, was aber eine Möglichkeit wäre, das halt relativ risikofrei zu machen. Oder du machst halt wirklich diese komplette Flucht nach vorne und stehst mit deinem Namen dafür ein und guckst dann einfach, was passiert. Und dann habe ich mich halt für diese Möglichkeit entschieden. Und ja, dann ist es irgendwann eh zu spät. Da muss man halt gucken, dass man da das Beste draus macht. Und wie gesagt, bis jetzt funktioniert es eigentlich gut. Du siehst es aber nicht so, wie viele aus diesem Umfeld sehen, nach dem Leitspruch, Public is the new privacy. So siehst du das nicht. Ich weiß jetzt nicht so genau, was dieser Leitspruch bedeutet. Also, meinst du diese Ja, Post-Privacy-Geschichte? genau. Ja. Ist gar nichts mehr Privates? Nein, ich habe natürlich durchaus ein Privatleben und das versuche ich auch von dem, was ich beruflich mache, fernzuhalten. Es ist einfach nur so, dass das, was ich beruflich und was ich in diesem Themenbereich mache, halt komplett öffentlich ist. Okay. Aber dein Privatleben würdest du dann jetzt nicht irgendwo dann noch zusätzlich verbloggen oder irgendwo verposten? Nein, da habe ich auch gar nicht das Bedürfnis nach. Also einerseits ist es bei mir auch so, ich bin jetzt nicht so computerbegeistert wie andere Nerds teilweise. Also wenn ich jetzt irgendwie da stundenlang am Rechner gesessen habe und habe irgendwelches Zeug geschrieben, dann habe ich auch meistens gar keinen Bock, noch am Rechner zu sitzen und Zeug zu schreiben, außerhalb des Berufslebens. Das ist das eine. Und andererseits, ich habe jetzt auch nicht irgendwie den Bedarf dazu, danach mein Liebesleben oder irgendwelche Gespräche, die ich mit Freunden geführt habe oder so, dann in einen Blog zu schreiben. Warum sollte ich das machen? Erstens denke ich mal, es interessiert nur sehr wenige Leute. Und zweitens habe ich da auch kein Bedürfnis nach und keinen Bock zu. Okay, das ist ja ein ganz klares Statement. Was würde bei Gulli denn aktuell überhaupt gar nicht gehen? Also was wäre ein Punkt, wo du Gefahr laufen würdest, deinen Job zu riskieren? Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Aber es gibt doch bestimmt so eine. Du hast einen Vertrag, gehe ich von aus. Ja, also du meinst jetzt so Themen, die gar nicht gehen. Ja, nicht nur Themen, sondern auch Verhalten, was jetzt gar nicht gehen würde. Was würde gegen die Gulli-Ethik verstoßen, außer gegen das Grundgesetz zu handeln? Das wäre sicher eine Option, ja. Ansonsten, ja, ich denke, wenn man jetzt extreme politische Meinungen vertreten würde, die vielleicht noch irgendwie gesetzeskonform sind, aber jetzt sehr grenzwertig sind, wenn ich jetzt mal sage, rechtsradikale Meinungen oder so, die wollte bei uns, glaube ich, auch keiner haben, zum Beispiel. Und was natürlich auch gegen die Gulli-Ethik ist, wenn man einfach, ja, ich sag mal, extrem unprofessionell handelt, indem man jetzt, keine Ahnung, Beleidigungen postet Oder indem man einfach total schlecht recherchiertes Zeugs andauernd raushaut, da wäre sich ja auch keiner begeistert drüber, solche Sachen. Okay. Wenn ich jetzt als Gulli-Redakteur schreiben würde, Eigentum ist Diebstahl, ja, so in dieser Headline, und dann darüber etwas schreiben würde, was würde passieren? Also es gibt bestimmt einige unserer Leser, die dich dann übelst zuflamen würden. Das ist aber normal, das passiert bei anderen Themen auch. Da brauche ich bloß das Wort iPhone zu erwähnen. Nein, ich sag mal, das kommt drauf an, wie du das dann argumentativ begründen würdest. Wenn jetzt deine Argumente halt grundgesetzkonform im Sinne der freien Meinungsäußerung wären und wenn du das Ganze ordentlich als Kommentar gekennzeichnet hättest, denke ich, könntest du es machen. Ah, okay. Wir schreiben Warum? alle mal ab und zu Kommentare, die einen mehr, die anderen weniger. Zum Beispiel, ich habe Kommentare auch zu diesen WikiLeaks-Geschichten dann teilweise geschrieben. Ein Kollege hat einen Kommentar zum Staatstrojaner geschrieben oder so. Da darf man dann auf jeden Fall seine Meinung reinschreiben. Okay. Warum hast du kein Smartphone? Du sagtest gerade, du hast ein altes Telefon. Warum hast du kein Smartphone? Das ist schlicht und ergreifend deshalb, weil mit dem Smartphone bist du wirklich überall erreichbar. Und wenn man, wie ich, einen Job hat, wo man sowieso nicht wirklich feste Arbeitszeiten hat und wo man sehr viel erreichbar ist und viele Leute was von einem wollen, wenn ich dann Freizeit habe und irgendwo unterwegs bin, dann ist das Letzte, was ich haben möchte, Internet. Okay, das sehe ich an, aber es hat keine paranoiden Gründe. Überhaupt nicht. Ich finde das iPhone auch sehr nett, muss ich sagen. Ich bin halt Apple-Fan, da stehe ich auch zu. Ich habe einen iPod Touch, dieses iOS finde ich ganz nett, aber ich möchte jetzt kein Smartphone haben, wo ich mit UMTS überall online bin, ganz einfach, damit ich mal abschalten kann und damit ich dann auch wirklich nicht irgendwo unterwegs dann noch E-Mails lese oder so. Das hat mit Paranoia nichts zu tun, sondern ich versuche das einfach ein bisschen zu trennen. Bist du ein Fangirl? Nein, ich denke, Fanboy oder Fangirl, das ist so ein halbwegs negativer Begriff, der auch sagt, dass man unkritisch ist. Und ich bin eigentlich nicht unkritisch. Wenn ich jetzt an einem Gerät was doof finde, dann sage ich das auch. Ich sage nur, dass ich halt gerne diese Sachen von Apple nutze. Die sind sicher nicht für jeden schön, aber ich finde sie gut, weil sie in meinem journalistischen Beruf dafür gut funktionieren, weil sie zuverlässig sind, weil mir das Design auch gefällt und das Bedienkonzept super gefällt. Aber ich sage auch, wenn mich was stört. Also Also. bist du ein kritisches Fangirl. Ja, dann ist man schon kein Fangirl mehr. Ich denke, zu diesem Begriff gehört wirklich, dass man unkritisch ist und dass man auch jedem seine Meinung aufzuzwingen versucht. Dass man sagt, das ist aber das Allertollste und zwar für jeden. Dabei finde ich das gar nicht. Wenn jetzt jemand sagt, dass für seine Zwecke Android viel besser ist, weil er daran jetzt irgendwas modden will oder weil er irgendwelche Programme braucht, die es auf dem iPhone nicht gibt, finde ich das völlig in Ordnung. Okay, du benutzt ein MacBook gerade. Ja. Hast du die iSight-Kamera abgeklebt? Nein, die benutze ich auch manchmal für Videochats. Ja, wenn du sie nicht dafür benutzt, hast du sie dann abgeklebt? Nein. Okay, weil das ist ja so der letzte Hype, wie ich jetzt mal so gesehen habe an Das ist auch eine diversen. Paranoia-Geschichte. Glaube ich einfach nicht, dass sich jemand so für mich interessiert. Und zweitens ist das das Langweiligste überhaupt, was jemand von mir bekommen kann, was das Bild mit der Kamera. Da kann er dann sehen, wie ich vorm Rechner rumsitze. Irgendwie einen Kaffee trinke und auf die Tastatur tippe. Vielleicht kann er dann abends mal sehen, dass ich im Schlafanzug vorm Rechner sitze, aber das ist auch das Interessanteste, was da passieren würde. Wenn ich andere Sachen mache, habe ich den Rechner nicht mit und nicht an. Und von daher ist das einfach das Langweiligste. Vielleicht wäre es interessant, meine Chats mitzulesen, aber mich beim Tippen zu filmen, wen soll das zur Hölle interessieren? Na, ich weiß nicht. Also es ist ja so, der Jarkill und ich, wir machen ja immer Nackt-Podcast bei der Datensuppe. Ja, gut. Da kann man sich jetzt auch streiten, ob das interessant ist, aber. Ja, gut. Also wenn jemand so viel Aufwand betreibt, nur um mich nackt zu sehen, dann müsste ich mich ja fast schon geschmeichelt fühlen. Nein, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich denke einfach, erstens interessiert es vermutlich keinen und zweitens ist es nicht interessant und das Risiko ist einfach zu gering. Wie gesagt, es würde notfalls nichts wirklich Schlimmes passieren. Und es ist auch so, dass ich diese Kamera ja ab und zu, wie gesagt, auch benutzen will. Und das wäre mir einfach zu viel Einschränkung. Wie Bruce Schneier sagen würde, schlechter Trade-off. Bier. Das Bier, so. Und wir steigen ein bei. Es war Bruce Snyder, oder? Bruce Schneier. Ja, ich war nah dran. Ja. Wer ist das? Was macht er? Und was tut er überhaupt? Ach so, ja, das ist ein US-amerikanischer IT-Sicherheits- und Kryptografie-Experte, der hat auch einen Verschlüsselungsalgorithmus entwickelt und solche Sachen. Aber was ich sehr interessant finde an seiner Arbeit, ist auch speziell, dass er versucht, halt diese menschliche Komponente mit einzubeziehen in den letzten Jahren zunehmend. dass er halt den psychologischen und den gesellschaftlichen Aspekt von Sicherheit auch erforscht. Und er hat da auch ein paar sehr faszinierende Bücher zugeschrieben. Und was ich an seiner Arbeit auch sehr klasse finde, ist, er kann auch so Beispiele bringen, die auch Leute verstehen, die jetzt von der Materie keine Ahnung haben. Das versuche ich mir ein bisschen von ihm abzuschauen. Gibt es eine Kernthese, die er vertritt, die man gerade so reinhauen kann? Es gibt verschiedene. Zum Beispiel sagt er einerseits, dass Sicherheit und Privatsphäre kein Nullsummenspiel sind. Das heißt, dass es nicht heißt, wenn du mehr vom einen hast, hast du weniger vom anderen, sondern dass es viele Sachen gibt, die beiden gleichermaßen nutzen oder die zumindest in Bezug auf das eine neutral sind. Dass wir durchaus sicher leben können, ohne dass wir den Datenschutz an allen möglichen Stellen einschränken. Und er hat halt auch halt so eine Sicherheitstheorie formuliert, worauf ich mich gerade bezog mit den Trade-offs. Es geht einfach darum, dass man gucken muss, welche Sicherheitsmaßnahmen Sinn machen und welche nicht. Indem man guckt, ich könnte jetzt mehr Sicherheit erlangen, aber werde ich dadurch so viel sicherer, dass es das wert ist, dass ich mich in anderer Hinsicht einschränke. Okay. Hast du da gerade einen Buchtitel, den ich dann verlinken kann? Also welches ich besonders gut fand, war, also ich habe nur den englischen Titel, weil ich es nicht auf Deutsch gelesen habe, Beyond Fear. Das hat noch einen Untertitel, irgendwas mit Thinking about Security in an Uncertain World oder so ähnlich. Ich habe es dir, ich könnte jetzt nachgucken, aber wie gesagt, den deutschen Titel weiß ich davon jetzt leider nicht. Das fand ich sehr interessant, das ist auch nicht so technisch wie viele andere Werke von ihm. Ich habe die technischeren Werke von ihm natürlich auch gerne gelesen, aber das war jetzt mehr auf wirklich den gesellschaftlichen Aspekt auch nach 9/11 und so bezogen und das ist fast schon für Leute, die die Thematik interessiert, sowas so Lesebefehlmäßiges, wo ich sagen würde, das sollte man gelesen haben, wenn man halt sich dafür interessiert, für diese Antiterrorgeschichten, für Privacy-Geschichten und solche Sachen. Okay, dann werde ich das mal artig dann auch verlinken. Buchempfehlung, schönes Stichwort. So die drei wichtigsten Bücher, die man gelesen haben sollte, die vielleicht jetzt nicht zu technisch und zu nerdy sind? Das kommt darauf an, zu welchem Thema. Also jetzt mehr politisch oder mehr technisch oder ganz allgemein? Oder? Wir nehmen mal ein politisches, ein technisches und ein allgemeines. Das Beyond 4 haben wir ja schon für den Bereich Gesellschaft. Ja, technisch, was man da gelesen haben sollte, das kommt natürlich darauf an, für welchen Bereich man sich jetzt interessiert. Was ich, wo wir jetzt das Thema Kryptographie haben, wo Schneier ja auch aktiv ist, was ich sehr empfehlen kann, ist The Codebook. Das befasst sich komplett mit der Geschichte der Kryptographie von jetzt den Anfängen bei den antiken Römern bis wirklich heute. Aha, okay. Das ist sehr interessant. Aber es gibt auch andere Bücher zur IT-Sicherheit, die auch sehr interessant sind. Von Kevin Mitnick, die Bücher sind vielleicht auch ganz interessant, weil er auch immer mit den Black Hats viel Kontakt hatte. Und da über Angriffsszenarien und so schreibt. Die fand ich auch ganz spannend. Hast du da einen Buchtitel? The Art of Deception und The Art of Intrusion. Ich weiß immer nur die englischen Titel. Ich lese sehr ungern Übersetzungen, wenn ich es vermeiden kann. Kein Problem. Und ja, ansonsten habe ich jetzt dieses Jahr viele Bücher über WikiLeaks gelesen, was das Gesellschaftliche angeht. Da haben wir ja schon mal drei Stück gesammelt. Wir wollen ja auch die Hörer nicht gerade überfordern, weil du bist ja auch herzlich zu der Datensuppe eingeladen. Gerne. Da wird man dich vielleicht jetzt, wenn du möchtest, auch öfters hören. Ja, da hätte ich Lust zu. Das können wir gerne machen. Da freue ich mich ja eigentlich auch schon total drauf. Ja, wird bestimmt interessant. Vor allem, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Das ist ja das Allerschönste daran eigentlich. Ich kann die allerdürfsten Fragen stellen und keiner ist mir böse. Und klar, das ist auch ein Konzept. Das funktioniert doch prima. Also. Das ist total super. Ich meine, in Wirklichkeit habe ich ja ein bisschen Ahnung zumindest, aber ich kann mich so toll da reinversetzen, wie es ist, keine Ahnung zu haben und auch so zu argumentieren, als hätte jemand überhaupt gar keine Ahnung. Nämlich eben die Tatsache, warum soll ich meine Daten denn geheim halten, weil... ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist so die beliebte Variante eigentlich. Ja. Und ja, ich glaube, dass es halt total falsch ist, seine Daten komplett freizugeben, eben weil man nichts zu verbergen hat, weil irgendwann hat man dann ganz viel zu verbergen, was man selber aber nicht verbrochen hat. Ja, das ist eine der Möglichkeiten, wenn jetzt der Datenschutz überhaupt keine Rolle mehr spielt, dass halt so viele Daten dann irgendwann vorliegen, dass es da auch zu falschen Verdächtigungen kommt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass es sich psychologisch auswirkt. Wenn man jetzt das Gefühl hat, beobachtet zu werden, dann gibt es auch viele Leute, die sich überhaupt nicht mehr trauen, das zu tun, was sie gerne würden, mit den Leuten sich abzugeben, mit denen sie vielleicht Bock hätten zu reden. oder halt sich zu bestimmten Themen zu äußern, weil sie denken, dass sie überwacht werden. Und ganz Absolut. egal, ob das jetzt wirklich so gefährlich ist oder nicht, es hat halt diese psychologische Wirkung und in dem Sinne ist es für die freie Meinungsäußerung halt auch äußerst gefährlich. Was hat denn so dein Gesellschaftsbild, wenn man das so sagen kann, maßgeblich geprägt? Welche Ströme sind das, wo du sagen würdest, okay, deswegen tue ich ja das, was ich tue im technischen Bereich, deswegen habe ich diese Sicht der Dinge? Ja, also im technischen Bereich, das Interesse kommt jetzt mehr so wirklich vom Privaten halt, von meiner Familie, wie gesagt, auch von einem sehr guten Informatiklehrer, den ich in der Schule hatte, der einem das wirklich toll nahegebracht hat, warum das interessant ist und was man mit dem Computer alles machen kann und auch ein paar Bekannte aus dem Bereich. Also da würde ich jetzt nicht so sagen, dass große gesellschaftliche Ereignisse dafür verantwortlich sind. Jetzt im politischen Bereich schon eher, da hat mich natürlich der 11. September genauso geprägt wie, denke ich, fast jeden meiner Generation, wenn halt auch auf eine etwas andere Art und Weise. Okay. Wie sieht denn, um da mal zu Gulli nochmal zurückzukommen, wobei das ja alles ganz, ihr repräsentiert ja in einer Art und Weise auch Gulli. Ja, natürlich. Alle, die an Gulli mitwirken, repräsentieren das ja nach außen. Wenn jetzt irgendwer, wenn ich einen fragen würde, der Gulli nur am Rande kennt, was würde der mir wohl sagen, was Gulli ist? Das ist eine gute Frage. Das kommt natürlich auch darauf an, wie gut er uns kennt und zu welchem Zeitpunkt er uns vor allem kennt. Früher war das ja, wie du schon angesprochen hast, etwas anders als heute. Ich hoffe, dass er sagen würde, dass wir halt über technische Themen berichten und dass er uns da auch eine gewisse Kompetenz zutraut, weil es das ist, wo wir hinwollen. Seid ihr eine kompetente News-Seite? Das will ich doch hoffen. Es sollte keine Ja, Abwertung sein, es war nur eine Nachfrage. ja, natürlich, nein. Sowas überlässt man besser anderen zu beurteilen. Aber wie gesagt, das ist das, wo wir hinwollen und das ist der Maßstab, an dem wir uns messen. Ja, wir haben jetzt 1:22 voll. Du hast, wenn du möchtest, das Schlusswort. Wenn du nicht noch etwas loswerden möchtest, was zu irgendwelchen Themen gehört, dann würde ich dir das Schlusswort nämlich übergeben wollen. Nee, ich denke, wir haben über die wichtigsten Themen schon gesprochen. Gut, dann würde ich mich an der Stelle jetzt schon verabschieden mit einem kleinen Tschüss und übergebe das Schlusswort einfach an dich. Was möchtest du den Menschen da draußen noch mit auf den Weg geben? Ja, ich finde es halt sehr wichtig, dass sich jeder seine Meinung selbst bildet, auch wenn ich natürlich als Redakteurin meine Meinung habe, versuche ich natürlich den Leuten so viel Informationen zu geben, wie ich kann. Und möchte, dass die Leute selber denken, dass, wenn sie dann hinterher nicht meiner Meinung sind, finde ich das prima. Ich möchte nur den Menschen wirklich Informationen geben. Auch die Informationen, die vielleicht in den Mainstream-Medien oder von unseren Politikern nicht so gerne in die Öffentlichkeit gebracht werden. Denn ich bin sehr davon überzeugt, dass Wissen eines der wichtigsten Dinge ist, die es überhaupt gibt, jetzt für die Gesellschaft und für die einzelnen Menschen. Denn nur wenn man Wissen hat, und wenn man weiß, wie die Gesellschaft funktioniert und was da passiert, kann man sich eine Meinung bilden, die dann auch auf Fakten aufbaut und kann man auch entsprechend dieser Meinung handeln. Denn ja, ich würde nicht unbedingt sagen, Wissen ist Macht, aber Wissen bietet einem auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man was aus seinem Leben und aus seiner Gesellschaft machen kann. Deswegen bin ich Journalistin. Und ja, ich finde, da sollte jeder dann halt auch versuchen, sich die Informationen zu beschaffen. Nicht nur bei uns, aber ich freue mich natürlich, wenn die Leute auch mit diesem Hintergrund zu Gulli kommen, dass sie bei uns Informationen bekommen, die ihnen dann weiterhelfen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir hören uns mit Sicherheit in naher Zukunft wieder. Und dann darfst du jetzt Tschüss sagen, weil ich habe es ja schon gesagt. Ja, tschüss und ich hoffe auch, dass man sich bald wieder hört.